im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, ich begrüße ihn sehr herzlich, ist der Jörg und der Jörg ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Jörg. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Um was geht's? Ich hoffe, bei dir ist alles klar. Dankeschön, ja. Ja, endlich auch mal jemand, der nach dir fragt. Das ist ja nett von dir. Aber du hast einen speziellen Grund, weswegen du anrufst. Ja, genau, richtig. Und zwar geht's dabei um meine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist 5 Jahre alt. Mhm. Das ist ziemlich kompliziert. Also ich bin eigentlich seit meinem 6. Lebensjahr zeugnisunfähig. Und habe dann auch 4-mal schon beim Urologen. Deinem 6. Lebensjahr bin ich zeugnisunfähig. Aber da ist man generell ja noch zeugnisunfähig mit 6. Ja, nee, aber da hatte ich einen Notenhochstand. Ach so. Da ist das schon klar gewesen, dass du irgendwann zeugnisunfähig sein wirst. Da ist das schon klargestellt worden, dass ich die ganze Zeit mein Leben lang halt zeugnisunfähig bin. Aufgrund eines Hodenhochstandes. Richtig. Was heißt das konkret? Die Hoden sind in der Leiste? Nein, ein Hoden war in der Leiste und das ist operiert worden. Mhm. Der Hoden ist auch wieder in den Hodensack rein operiert worden. Mhm. Allerdings ist der Hoden nie nachgewachsen. Und das konnten die Ärzte damals schon sehen, dass dieser Hoden nicht nachwächst. Also der ist nicht weitergewachsen, der ist verschrumpelt geblieben, oder? Richtig, ja. Genau. Also ich habe immer noch so einen Hoden jetzt im Hodensack, wie als wenn ich 6 Jahre alt wäre. Quasi. Okay. Mhm. So, und aufgrund dessen haben die Ärzte damals meinen Eltern, also nicht mir, sondern meinen Eltern mitgeteilt, dass ich zeugnisunfähig bleibe. Mhm. Und wobei es ja einen gesunden Hoden gab, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig. Es gibt immer noch einen gesunden Hoden, genau. Aber der ist dann durch diese Operation damals, war die OP-Technik noch nicht so weit wie heute. Ah, verstehe. Also man ging davon aus, dass du niemals ein Kind würdest zeugen können. Genau, richtig. Dem ist aber jetzt ganz anders, wie ich gerade gehört habe. Es gibt eine Tochter. Genau, und das ist mein Problem. Das ist eigentlich mein hauptsächliches Problem. Weil es war dann damals auch schon so, dass ich aufgrund meiner Ex-Freundinnen, die ich dann immer hatte, habe ich dann 4 Tests gemacht bei Urologen, Fruchtbarkeitstests. Und dabei ist dann 4-mal festgestellt worden, dass ich tatsächlich zeugnisunfähig bin. Mhm. Und dann bin ich halt mit der Mutter von meiner Tochter zusammengekommen. Mhm. Und 3 Monate später, nachdem wir zusammengekommen sind, ist sie direkt schwanger geworden. Das ist ja doll. Ja, natürlich. Also ich finde das ja eigentlich auch klasse, ne? Ja. Aber? Und, also es war dann auch so, dass alle um mich herum haben Kinder bekommen. Mhm. Und ich liebe Kinder abgöttisch, wirklich. Also ich liebe Kinder, das kannst du dir nicht vorstellen, Domian. Und aber ja. Das ist doch eine gute Geschichte, soweit. Soweit hört sich das eigentlich auch ganz gut an. Aber da hängt ein großes Aber irgendwie über der Geschichte. Erklär mal. Richtig. Und zwar ist es so, dass ich, nachdem die Mutter meiner Tochter schwanger geworden ist, haben wir dann gemerkt, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, weil ich diese Frau mit Kind nicht alleine lassen wollte, habe ich mich weiter noch gequält, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, ich mache mal eben einen kurzen Einschnitt. Ja. Bist du denn sicher, dass du überhaupt der Vater bist? Ja. Ja, bin ich. Aus dem einfachen Grunde, weil damals, als meine Freundin schwanger gewesen ist, mussten wir eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Das musste sie machen aufgrund gesundheitlicher Probleme. Sie arbeitet halt im Einzelhandel, hat immer in der Kasse gesessen und die Kasse ist andauernd gegen den Bauch geschlagen, wenn die Kasse aufgegangen ist. Deswegen musste sie eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Bei dieser Fruchtwasseruntersuchung geht es hauptsächlich um das Kind. Ja. Und das geht einher mit einem Vaterschaftstest? Genau, richtig. Ah. Und das ist so ein Nebenprodukt letztendlich. Okay, dann ist das 100%ig geklärt. Jetzt wolltest du gerade weiter sagen, du bist eine Weile mit der Frau wegen des Kindes zusammengeblieben, aber das ging dann nicht mehr. Genau, und das hat dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das war dann, als meine Tochter Linda so heißt sie, zwei Jahre alt war, da sind wir dann auseinandergekommen. Ja. Und am Anfang durfte ich meine Tochter noch sehen, bis dann meine Ex-Freundin in dem Fall gemerkt hat, dass ich eine neue Freundin habe. Mhm. Und von da an hat sie mir meine Tochter nicht mehr gegeben. Gut, aber das kann man doch juristisch alles klären. Und da bin ich gerade dran. Da bist du gerade. Mittlerweile ist meine Tochter 5. Das heißt, wie lange hast du dein Kind nicht mehr gesehen? 3 Jahre jetzt. Ah, das ist ja heftig. 3 Jahre jetzt. 3 Jahre? Und du bist 3 Jahre jetzt in einem Rechtsstreit mit deiner Ex-Freundin? Mhm. So lange ziehe ich das hin? Ja. Du bist der anerkannte Vater. Du bist der eingetragene Vater. Ich bin der eingetragene Vater. Dann, ich bin der anerkannte Vater. Dann hast du doch ein Recht auf Umgang mit dem Kind. Ja, hätte ich normalerweise. Warum nicht? Wie begründet sie, dass sie dir das versagt? Also sie begründet das, dass ich, sie hat mir zum Beispiel unterstellt vor Gericht, dass ich Drogenprobleme hätte. Deswegen musste ich beim Arzt einen Bluttest machen. Mhm. Bei diesem Bluttest ist dann festgestellt worden, dass ich mit Drogen überhaupt nichts zu tun habe. Also das war nicht das Thema, weil ich habe mit Drogen nichts zu tun. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Dabei ist aber dann festgestellt worden, dass ich eine Schwellleber habe. Eine Schwellleber? Richtig. Was schließt man daraus? Ja, das schließt man daraus. Ich habe schon seit meinem 18. Lebensjahr habe ich mit Sodbrennen zu tun, bin diesbezüglich auch schon operiert worden. Ja, ich meine, schließt man daraus, dass du Alkoholiker bist, oder was? Nee, das hat mit Alkohol nichts zu tun. Warum kann eine Schwellleber bewirken, dass du dein Kind nicht siehst? Ja, die Schwellleber bewirkt das nicht. Das ist nur dabei festgestellt worden. Mhm. Achso, ja. Das ist jetzt einfach für dich ein Nebenleben ist ganz lustig, ja. Also das ist alles ziemlich schwierig. Also ist eine schwerwiegende. Aufgrund des Sodbrennens, was ich habe, muss ich Tabletten nehmen, Omeprazol, AL60. Okay, das heißt, da ist jetzt eine Krankheit, da ist eine Krankheit entdeckt worden, die dir auch noch schwerwiegende Probleme macht. Das nehme ich sehr ernst und das tut mir sehr leid. Aber erklär doch mal ein bisschen weiter, warum du dieses Zugangsrecht zu deinem Kind nicht hast. Es ist ja im Moment, läuft es an, sagen wir es mal so. Ja, nach 3 Jahren. War letzte Woche Dienstag war es so, dass ich muss anders anfangen, Entschuldigung, Domian. Es war so, dass meine Ex-Freundin dann gesagt hat, ich darf mein Kind sehen, allerdings nur unter einem jugendlichen betreuerlichen Aufsicht. Aber dieses fordert man, wenn irgendein gravierender Verdacht in der Luft liegt. Liegt ein Verdacht in der Luft? Nö, ich wüsste nicht welcher. Ja, ich frag dich ja nur, dass sie überhaupt damit durchkommt und überhaupt so einen Vorschlag machen kann. Das ist empört mich ja geradezu. Ja, das macht sie einfach nur, um mir Steine in den Weg zu legen. Also du musstest dann immer wieder ausräumen, das heißt du und dein Anwalt. Und dabei vergeht Zeit und Zeit. Ich habe eine Anwältin. Naja, ist ja egal. Ja. Und dabei vergeht Zeit und Zeit und die Nerven liegen blank. Absolut. Das heißt, dass das alles, was sie dir bisher so zwischen die Beine geworfen hat, ist beiseite geräumt worden? Noch nicht ganz. Was noch? Noch nicht ganz. Und zwar ist es so, dass letzte Woche Dienstag war der erste Termin. Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr sollte ich meine Tochter sehen. Mhm. Da war dann auch die Betreuerin vom Jugendamt. Mhm. Die sollte meine Tochter abholen. Mhm. Und meine Tochter hat sich tierisch dagegen gewehrt. Mhm. Fing an zu weinen und... Ja, du bist ja ein fremder Mann quasi für sie. Alles das, was mir die Betreuerin erzählt hat, also... Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine Tochter kennenlerne wieder neu, und meine Tochter mich ebenfalls neu kennenlernt. Besteht denn die Hoffnung, dass diese Betreuerin dann wenigstens bald nicht mehr dabei sein wird? Denn das ist ja auch ein störender Faktor. Ja, das wird leider Gottes dann auch geplant, ist es, dass es von letzte Woche Dienstag bis hin zum Juni soll das laufen mit der Betreuerin, dass ich alle 3 Wochen meine Tochter für 2 Stunden sehe. Das ist ja Wahnsinn. Aber mit welcher Begründung muss da eine Betreuerin bei sein? Weil meine Ex-Freundin so extrem darauf besteht. Aber warum besteht sie darauf? Hat sie Angst, dass du dem Kind irgendwas antust oder was? Domian, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich setze mal alles vor. Es ist ja auch so, dass ich letzte Woche Dienstag habe ich da mit der Betreuerin nochmal gesprochen. Mhm. Also nach dem Termin war es ja so, dass meine Tochter sich tierisch gewehrt habe. Ich habe dann die Betreuerin angerufen, nachdem ich dann eine Dreiviertelstunde draußen in der Kälte gestanden habe. Habe ich die Betreuerin angerufen und gesagt, wenn Linda nicht möchte, wenn Linda nicht will, dann brechen wir jetzt ab und dann lassen wir das und dann finden wir irgendwas anderes, womit wir das dann gemeinsam irgendwie klären können. Und dann habe ich mit der Betreuerin gesprochen und habe mit der Betreuerin auch gesagt, dass ich das schon so sehe, dass es ganz wichtig ist, dass die Mutter des Kindes beim ersten Termin mit dabei ist, weil natürlich haben die zwei... Verstehe ich alles. Was sagt die Betreuerin darauf? Ja, die Betreuerin sagte dann darauf, sie müsste sich dann mit der Mutter nochmals unterhalten. Was für ein Theater. Ich gehe mal davon aus, dass das alles so stimmt, was du mir gesagt hast, und ich habe keinen Anlass zu zweifeln. Kriegt man da nicht einen unglaublichen Hals auf diese Frau, auf die Mutter deines Kindes? Ganz ehrlich? Ja. Ja, kriegt man. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und man muss sich zusammenreißen, dass man nicht irgendwas macht, womit. Na, es gibt auch Gerichtsbeschlüsse, dass ich mich bei ihr noch nicht mal melden darf. Ich darf bei ihr noch nicht mal anrufen. Ich darf ihr noch nicht mal eine SMS schreiben. Aber nachdem die Betreuerin mir gesagt hat, dass wir dann, nachdem sie dann mit der Mutter des Kindes nochmal gesprochen hatte, und das ist jetzt vor 2 Tagen gewesen, als ich das erste Mal bei dir angerufen hatte, und da hat die Mutter des Kindes gesagt, nein, sie will es nicht. Sie will einfach nicht, dass wir einen gemeinsamen Termin finden. Okay, also wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, innerhalb von einem 10-Minuten-Interview diesen ganzen Fall wirklich klar zu durchleuchten. Interessant wäre natürlich jetzt ein Gespräch auch mit deiner Ex-Freundin, wie sie das Ganze darstellen würde. Das können wir leider hier nicht machen. Mir tut es für dich natürlich total leid. Und da kann man nur die Daumen drücken und hoffen, dass sich die Dinge irgendwann fügen und dass das Kind sich dann auch an dich gewöhnt und die Chance hat, ihren Vater kennenzulernen. Ja, ich sehe es mittlerweile so, dass ich ganz einfach alles abbreche und das einfach nur lasse, weil ich möchte nicht, dass meine Tochter... Du willst die Flinte ins Korn werfen jetzt. Ja, ich bin im Moment drauf und dran, den Kopf in den Sand zu stecken, ganz genau. Ich kann dir jetzt aus dem Lameng heraus jetzt nichts, natürlich da überhaupt nichts Schlaues sagen. Ich kann nur so von meinem Gefühl als Mensch, als Mann, der vielleicht auch in der Rolle des Vaters wäre, sagen, ich würde es nicht machen. Ich würde für mein Kind kämpfen, bis es nicht mehr geht. Lieber Jörg, erachte das doch nochmal, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft, nochmal mit meiner Psychologin, der Claudia. Hast du nochmal eine andere, ganz andere Meinung und vielleicht auch noch ein professionell. Oh, das wäre super nett sogar, ja. Sie wird dich gleich zurückrufen und ich drücke dir die Daumen, wünsche alles Gute, Jörg. Alles klar, super. Tschüss. Dankeschön. Ciao, tschüss, Jörg. Tschüss. So, und jetzt geht's gleich weiter mit der Ruth. Und Ruth ist 80. Guten Morgen, Ruth. Ja, guten Tag, Domian. Hallo, Ruth. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mir da viel Mühe geben müssen, damit ich mich überhaupt traue. Ja. Zu erzählen, was ich für Dummheiten gemacht habe. Du hast Dummheiten gemacht? Ja. Wann hast du die denn gemacht? Vor 3 Jahren habe ich einer weitläufig Verwandten, eigentlich mehr die Schwester einer Schwägerin, meine Altersersparnisse übergeben. Der Schwester einer Schwägerin? Ja, der Edith habe ich also vertraut und naja. Wie viel Geld hast du der gegeben? 20.000 Euro. 20.000 Euro? Ja, das war alles, was ich hatte, weil ich wollte zu ihr ziehen. Denn alleine wird man im Alter nicht, also ich bin nicht mehr beweglich. Ich habe also auch dann im vorigen Jahr das Bein gebrochen. Und na gut, sie wollte mich also vorher schon aufnehmen und dann habe ich mein Sparbuch auf ihren Namen geschrieben, weil ich habe gedacht, wenn ich mal so falle, dass ich mir wenigstens das Genick breche, damit jemand mich unter die Erde bringen kann. Denn dafür braucht man ja auch wohl 5.000. Und das andere war für den Umbau oder Erneuerung eines Anbaus ihres Hauses. In den du ziehen solltest. Hätte wohnen, leben können. Also ich wollte gar nicht mal direkt mit ihr so zusammen. Ich kann gut alleine. Ja. Lass mich mal vorher noch fragen, Ruth, wie eng und nah war dein Verhältnis zu dieser Frau? Eigentlich früher nicht. Erst als sie mich als sie dann auch alleine war, mich besucht hat und dann. Dann hat sich so ein bisschen angenähert. Ja. Aber es war nicht so eine wirklich tiefe Herzensbindung. Eigentlich schon. Doch, eigentlich sie schon. Sie war mir lieb. Vielleicht hat sie ja auch viel gespielt, um dein Vertrauen zu ködern. Ja. Dann hast du ihr, meine Freundin auch. Ja. Dann hast du ihr deine gesamten Ersparnisse, was eine sehr große Menge Geld ist, von 20.000 Euro quasi übergeben. Und nein, ich bin hier hingefahren und habe mit ihr zusammen das Konto eingerichtet. Ja, so meine ich ja. Ja, weil wenn da nicht laufende Überweisungen waren oder wenn ich da das Sparbuch nicht gemacht hätte, dann wollten die das gar nicht, weil ich ja noch gar nicht am Ort war. Okay, aber die wollten das nicht so gerne. Und deswegen bin ich dann hingefahren und habe das eingerichtet. Und im Klartext heißt das, die konnte an das Geld, du nicht mehr. Doch, du auch noch, aber die konnte auch ans Geld. Nur nicht, das wusste ich nicht. Ich war auf das Sparbuch war ich nicht eingetragen, nur sie allein. Weil die wollten da irgendeine Nummer haben. Na gut, machen wir es nicht so kompliziert. Im Klartext heißt das, diese Frau hat dein Geld, dein gespartes Geld, hat sie genommen. Ja, und und dann bin ich im vorigen Jahr gefallen und mir das Bein gebrochen. Und dann hat sie gesagt, nö, du bist ja ein Pflegefall, dich will ich nicht nehmen. Und dann hat sie mich also hier hängen lassen, fahren kann ich ja nicht mehr alleine. Mhm. Und dann... Ich unterbreche mal eben. Wie hast du das denn bemerkt, dass diese 20.000 Euro weg sind? Das hat sie mir gesagt. Ach, das hast du dir gesagt? Ja, ich habe das, hab das Konto aufgelöst und habe das... auf die Volksbank gebracht, denn da kriege ich mehr Zinsen, oder da kriegst du mehr Zinsen, hat sie auch noch gesagt. Mhm. Und wie sie dann gesagt hat, also ich nehme mich nicht, da habe ich gesagt, du musst ja mein Geld wieder haben. Und daraufhin hat sie erst gar nicht reagiert, dann hat sie geschrieben. Und nachher der letzte Brief war, du hast mir das Geld ja geschenkt. Du hast gesagt, ich kann damit machen, was ich will. Boah, ist das gemein. Das heißt wirklich, diese 20.000 Euro das sind... Das schwarz auf weiß da und das ist... Die sind weg. Ganz schlimm gemein. Naja, gut. Also ist eigentlich meine Frage, wie tickt so jemand, dass sie in ihre Lügen glaubt? Gut. Freundin hat mal mit ihr gesprochen. Das weiß ich. Es gibt so Menschen und sie gehört dazu. Sie hat dann ich habe ihr nämlich auch 5.000 Euro geschenkt, weil nämlich ihr Auto nicht in Ordnung war und das brauchte sie. Ja, und dann sagt sie, stell dir vor, die Ruth will jetzt das Geld wieder haben, was sie mir geschenkt hat. Und dann hat sie eine ungeheure Show abgezogen, dass meine Freundin zu mir gesagt hat, sag mal, was ist denn mit dir los? So, jetzt fragst du mich, wieso jemand tickt. Ja. Du bist eine sehr erfahrene, lebenserfahrene Frau. Ich nicht, nee. Doch, lass mich erklären. Du bist eine lebenserfahrene Frau. Und dann weißt du, in deinem Leben sind dir sicher oft schon niederträchtige Menschen begegnet. Und die, nicht viele, weil... Na gut, aber einige in 80 Jahren begegnen einem niederträchtige Menschen. So, und so einen Menschen hast du da jetzt auch vor deine Nase gekriegt. Das ist einfach ein schlechter Mensch. Ich kann nur nachvollziehen, was ich selber... Also wenn jemand seine Lügen glaubt, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, abziehen, aber das kann ich verstehen. Mhm. Aber wie jemand so... Das verstehe ich nicht. Nee, und letztendlich. Mein Bekannter sagt zu mir, Ruth, wie ist das möglich? Schämt die sich nicht? Mhm. Gut, die hat dann eben kein Schamgefühl, aber ich verstehe es nicht. Weißt du, Ruth, es ehrt dich, dass du es nicht verstehst, du nicht so tickst und das ist ja auch gut so. Es ist schlimm, dass das passiert ist und sehr traurig, dass du dein Geld jetzt nicht mehr hast. Bist du jetzt arm dadurch? Nein. Weil, brauche viel Hilfe durch das gebrochene Bein. Ja. Das ist nicht wieder geworden. Und die muss ich bezahlen. Mhm. Und dann ist es sehr schwer, wieder etwas zusammenzusparen. Mhm. Und ich muss ja. Wem soll ich das überlassen, dass er mich unter die Erde bringt? Mhm. Naja, jetzt mach dir mal keine Sorgen, wer dich unter die Erde bringt, sondern mach dir Sorgen, dass du jetzt ordentlich betreut wirst. Darum geht's. Ja, eben. Und dafür brauche ich das Geld. Und ich würde auch gerne ins betreute Wohnen ziehen. Mhm. Aber mir fehlt das Geld für den Umzug. Mhm. Und irgendwie... Also jetzt wurstest du da so alleine vor dich hin? Ja. Ja. Und das geht mir schlecht als recht? Ja. Ja. Das ist eine traurige Geschichte, Ruth. Ja. Du hast Vertrauen in einen Menschen gelegt und dieser Mensch hat das Vertrauen übel missbraucht. Ja, das ist das eine. Das andere ist, die anderen Leute, die gescheiter sind, die sagen, mein Gott, man gibt doch nicht sein Geld so weg, da macht man doch einen Vertrag und das sichert man doch ab. Wie kann man? Klar, also die meisten, also wie gesagt, mein Bekannter sagt, schämt die sich nicht. Und die meisten sagen, so dumm ist man doch nicht. Gut, ich bin so dumm. Das ist schrecklich. Ich habe da nichts gelernt. Aber jetzt erzähle und es hören welche zu, die vielleicht auch sowas vorhaben. Vorsicht. Dass sie ihr Geld nicht weggeben. Nein. Ihrem liebsten Verwandten nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das als dumm bezeichnen kann. Das war ungeschickt. Aber du hast es ja eben auf der Bar. Es war ja ein dir vertrauter Mensch. Es war ja kein fremder Mensch. Nein. Es ist einfach ein Unglück. Nehmen wir es einfach mal so als Unglück hin. Ich würde mir an deiner Stelle auch jetzt nicht endlos Vorwürfe machen, denn die zerfressen dich. Das nervt und das macht einen kaputt. Ja, genau. Da hängt man hinterher und das schadet einem. Das weiß ich und zwar gewaltig. Weißt du was, wir überlegen mal noch, wie wir dir vielleicht ein bisschen aufbauend helfen können, Ruth. Das heißt, wir werden dich mal gleich nochmal zurückrufen und mal sehen, vielleicht fällt uns noch was Gutes ein. Mir tut das sehr leid, was passiert ist, aber jetzt Kopf hoch und nach vorne gucken. Jetzt ist es passiert, nun kann man es auch nicht mehr rückgängig machen. Ja? Soll man das so sehen? Das musst du so sehen. Ich muss das so sehen. Du musst vielleicht. Es so sehen, ja. Sonst machst du dich fertig. Das ist schwer, Domian. Ach, total. Das ist ungeheuer schwer. Das glaube ich dir, aber du musst den Blick kriegen, sonst bist du nur traurig. Ja, natürlich. Das bringt auch und gar das nichts. Das zermürbt. Das bindet die Gedanken total. Und die Aktivitäten auf schreckliche Art und Weise. Liebe Ruth, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Danke. Alles Liebe, alles Gute von Herzen. Tschüss. Jetzt fällt mir gerade ein, hier bei dem Fall von der Ruth. Man hört ja immer wieder im Fernsehen, in Aktenzeichen XY ungelöst wird darüber erzählt. Bei Maischberger wurde neulich darüber berichtet, vom sogenannten Enkeltrick. Da rufen irgendwelche Verbrecher oder Verbrecherinnen bei alten Leuten zu Hause an und geben sich aus als Enkel oder als weitläufige Verwandte, die dringend Geld brauchen. Und kurioserweise fallen da auch immer wieder ältere Menschen drauf rein und die händigen dann, gehen zur Bank manchmal sogar und händigen dann irgendwie eine Riesensumme von 10, 20, 30.000 Euro aus. Wenn vielleicht jemand unter unseren Zuschauern und Zuhörern ist, dem das auch passiert ist, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du dir das erklärst, dass dir das passiert ist und wie die ganze Sache abgelaufen ist. Also ihr könnt euch gerne heute melden oder gerne auch die nächsten Tage. So, jetzt geht's weiter um 1.23 Uhr mit dem Stefan. Und Stefan ist 32. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's? Ja, erstmal ein dickes Lob an deine Sendung. Top. Schön, dass wir jeden Tag beim Fahren. Ich danke dir. Bitte. Ja, folgendes. Und zwar, es geht darum, ab dem 1. Mai kommt ja diese neue Punktereform. Mhm. Dass wo man bei 8 Punkten den Führerschein entzogen bekommt. Ja. Ich selbst bin selber LKW-Fahrer. Dafür bekommt man aber nicht so schnell Punkte. Das ist ja alles relativiert worden, das ganze System. Das ist schon richtig, aber ich finde, diese 8-Punkte-Regelung ist für mich persönlich, finde ich, der größte Schwachsinn überhaupt. Warum? Für jemanden, der Auto fährt, der tags morgens zur Arbeit hinfährt und abends wieder zurück, für den ist das, sag ich mal, kein großes Problem. Aber ich sag mal, für uns LKW-Fahrer, ja, wir stehen sowieso im Fernverkehr allgemein, stehen wir so dermaßen unter Druck, unter Zeitdruck von der Disponenten, vom Chef, dass wir wirklich darauf achten müssen, dass wir unsere Termine anhalten. Und jetzt müssen wir noch zusätzlich darauf achten, dass wir nicht zu schnell Punkte kriegen, weil das ist für uns LKW-Fahrer ist das noch zusätzlicher Druck. Aber Stefan, entschuldige, ich bin nun auch langjährigster Autofahrer. Und mir ist die Situation von euch LKW-Fahrern absolut klar, dass ihr unter extremem Druck steht. Aber die Lösung kann ja nicht sein, dass man mit euch nachlässiger umgeht. Nein, lass mich einen Satz noch sagen. Wenn ihr euch, oder wenn wir alle, es bezieht sich ja nicht auf euch, wenn wir alle uns an die Regeln halten, müssen wir auch keine Angst haben vor einem strengeren Punktesystem. Das gebe ich ja vollkommen recht, das ist schon richtig. Aber man kann ja hätte sagen können, okay, wir gehen jetzt von 18 runter auf 8, die hätten sagen können, okay, komm, gehen wir auf 15 oder 14 Punkte runter. Das wäre noch okay gewesen. Aber direkt von 18 runter auf 8. Hast du denn Punkte? Ich hatte mal 18 Punkte voll, ja. Oh, und weswegen? Das war damals so der Anfangszeit, wo ich angefangen habe, LKW zu fahren. Ich habe mich damals selbst unter Druck setzen lassen. Ich habe über ein Überholverbot dich aufgefahren. Ja, aber guck mal, aber da haben wir es doch schon. Es ist doch richtig, dass du dann Punkte bekommen hast. Gebe ich auch offen echt zu. Ein Horror, wenn man als Pkw-Fahrer fährt und man hat so ein Monster im Nacken, der viel zu nah drauf fährt. Oder wenn beim Überholverbot schon ein LKW überholt. Oder wie viel schlimme Unfälle gibt es in letzter Zeit, weil die LKW-Fahrer irgendwo hinten drauf brettern, die brettern nicht aus Versehen drauf, das muss ich dir nicht erzählen, weil ihr irgendeinen Scheiß in eurem Häuschen macht. Ihr guckt Fernsehen oder guckt Zeitung oder irgendwas. Sonst fährt das ist schon richtig, da könnte ich auch selbst, ich selber als LKW-Fahrer aus Auto, wenn ich nachts LKWs, wo man überholen darf, ich einen überhole und sehe da, der ist einer am Telefonieren. Genau, du kannst es ja sehen. Guckt Fernsehen und liest eine Zeitung, da könnte ich aus der Haut fahren, also das ist Wahnsinn. Und gut, Unfälle, ich war selber in einem schweren Unfall, selbst vor 10 Jahren mal selbst verwickelt, wo ich selber Gott sei Dank nicht schuld war. Was war das für ein Unfall? Ich habe einen Kollegen mitgehabt, dem ich blind vertraut habe. Der ist gefahren und ich lag in einem Bett. Und ich habe gesagt, wenn du müde wärst, sag mir Bescheid. In der Kajüte oben lagst du. Genau. Ja. Ich lag unten im Bett. Ja. Ach so. Und dann hat er einen Sekundenschlaf gekriegt, hat den LKW auf die Seite geschmissen und ich habe dann einmal einen Freiflug quer durchs Führerhaus gewonnen. Oh. Wie verletzt warst du? Erstmal hatte ich überhaupt nichts gespürt. Freitags war der Unfall, montags bin ich wieder auf den LKW. Und dann hatte ich eine Woche später, so freitags, komische, ganz tolle Schmerzen in der Schulter. Dann wurde dann eine Woche später festgestellt, dass meine rechte Schulter kaputt war. Ja, ja. Und deinem Kollegen, was ist dem passiert? Dem ist nichts passiert, der war ja angeschnallt. Ach so. Ich finde, das Problem müsste man an einer ganz anderen Seite lösen. Nämlich, dass man euch nicht unter einen solch unmenschlichen Druck setzt und stellt. Das stimmt. Letztendlich ist das eine politische Frage. Da muss man anfassen, damit ihr normal euren wichtigen Job machen könnt. Ich meine, ich habe das, was ich jetzt fahre. Gut, ich fahre jetzt nur nachts, ich fahre sogar einen Linienverkehr. Bei meiner Firma war ich selbst mal weg und habe mal ein halbes Jahr nochmal freien Fernverkehr gefahren, bin ich Container gefahren und ich habe nach einem halben Jahr gesagt, nee, das muss ich mir nicht mehr antun. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Firma, wo ich jetzt bin. Weil das Tagesgeschäft ist so brutal geworden. Ja, und es wird immer schlimmer. Man merkt das ja als Autofahrer, dass es immer alles aggressiver wird auf der Autobahn und immer schlimmer. Du sagst, du hast 18 Punkte gehabt. Ja. Dann warst du kurz vor dem Führerscheinentzug. Der war weg. Der war sogar dann weg, ne? Der war weg. Ich hab ihn weg gehabt, ein Jahr. Und dann? Ich habe dann eine MPU gemacht. Wie haben wir gestern darüber gesprochen hier? Wie war's? Du Domian, ich muss dir ganz offen ehrlich sagen, ich habe bei der Gutachterin, nach einer halben Stunde hat sie mir gesagt, wir kriegen den Führerschein wieder. Ja. Weil ich das eine Jahr, wo ich den Führerschein weg hatte, so an mir meine Einstellung zu der Fahrerei allgemein sowas von geändert habe. Ah ja. Man muss ja zwischen den LKWs muss man ja 50 Meter Abstand halten, wenn man fährt. Ich habe mittlerweile 100. Sehr weil gut. Ich überzeugt davon bin, wenn einer dir hinten drauf knallt mit voller Wucht, da reichen keine 50 Meter. Stefan, da machst du es doch schon richtig. Dann wirst du auch keine Punkte mehr kriegen. Gott sei Dank, das passiert mal kein zweites Mal. Du hast ja wirklich gelernt daraus. Dass du dich und andere eben gefährdest, wenn du dich zu sehr unter Druck setzen lässt. Kein Chef der Welt dankt es dir, wenn du ja schwer verletzt bist und irgendwie einen großen Schaden angerichtet hast. Nee, vor allem, ich habe damals, nachdem ich meinen Führerschein wieder hatte, bin ich mit einem Kumpel von mir Auto gefahren. Der guckt mich an, sagt, hör mal, bist du überhaupt derjenige? Sag ich, ich bretter nicht mehr, ich fahre ganz normal, weil das bringt nichts, wenn ich mich unter Zeitdruck setze. Also ich sage immer beim LKW-Fahren, wenn der Chef sagt, okay, du musst dann da sein, dann kriege ich auch gesagt, weißt du was, Termin ist dann, weil ich da bin. Das ist genau die richtige Einstellung, ja. Das weil ist ich genau, fahre lieber, ja. lieber bin ich 10 Minuten später da, ja, aber ich bin gesund da. Ja, aber Stefan, dann sind wir uns eigentlich einig. Ein Jahr. Im Prinzip ja. Du findest es immer noch ein bisschen zu streng. Na okay, es sei dir gegönnt. Aber im Prinzip sind wir komplett auf einer Linie, wir beiden. Würde ich auch sagen. Ja, also allzeit gute Fahrt, Stefan. Keine Punkte mehr. Und komm gut an. Und an dieser Stelle sehr herzliche Grüße an die vielen, vielen Lkw-Fahrer, die uns nachts immer hören. Das weiß ich. Und du mach weiter so. Gerne. Vielen Dank, Stefan. Tschüss. Ja, bitte. Ciao. Ciao. Hier ist Carlo. Carlo ist 64. Guten Morgen, Carlo. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Carlo. Um was geht's? Hallo Domian. Es geht bei mir um Folgendes. Und zwar, erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt bei dir in die Sendung gekommen bin. Mhm. Es geht bei mir um Folgendes. Ich habe bis vor 30 Jahren, lange Zeit, einen Freund gehabt. Ich bin schwul und war mit dem zusammen, habe mit dem zusammen gelebt und so weiter. Und er hat mich dann anschließend verflucht. Mhm. Der hat dich verflucht? Ja, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe. Ja, was sagte der Fluch? Zu was hat er dich verflucht? Der hat mir gesagt, ich soll nie mehr einen Mann kennenlernen oder einen Freund kennenlernen, der so ist wie er. Das wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn das so gewesen wäre. ja, aber ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren, ich bin jetzt 64 Jahre alt, und habe in den letzten 30 Jahren habe ich zwar schon viele Leute kennengelernt wieder, aber alle wollten keinerlei Beziehung oder sonst irgendwas, sondern eben nur die One-Night-Stands. Ne? Übrigens, du darfst nicht auf... Das habe ich einfach nicht verstanden. Ja, du drückst, glaube ich, irgendwie immer auf eine Tastatur, es piepst so zwischendurch. Sei mal vorsichtig mit dem Halten des Handys. Kann es sein, dass du das so aufgefasst hast, dass es ein Fluch, dass du niemals mehr lieben wirst dürfen? Ja, so habe ich das aufgefasst. So kann man es ja auffassen. Ja, natürlich, habe ich auch so aufgefasst. Ja, ja, ja. 30, jetzt bist du seit 30. Vor allen Dingen, weil er war ja der Meinung, dass ich ohne ihn nicht existenzfähig wäre. Ja. Ich habe ihn sehr, sehr früh kennengelernt, da war ich 18 und er war 13 Jahre älter, also 31. Weswegen ist die ganze Sache eigentlich damals dann vor 30 Jahren zu Ende gegangen, kaputt gegangen? Nein, die Sache ist zu Ende gegangen, weil er... hatte wohl die Midlife-Crisis oder sonst irgendwie was und hat gemeint, er müsse ständig andere haben. Hat dann in Bonn angefangen zu arbeiten und hat mir immer erzählt, er würde bei seiner Schwester schlafen. Und die Schwester rief mich dann irgendwann an und sagte, Karl, du kannst nicht mal den Rudi sprechen. Und da habe ich gesagt, der ist nicht zu Hause. Mhm. Ja, ich sag, der ist doch bei euch. Und da sagte die zu mir, nee, der war schon 6 Wochen nicht mehr bei uns. Ah, also war er bei anderen Kerlen. Ja, genau, so ganz was. Genau. Ja, ja. Ich habe die ganze Arbeit zu Hause gehabt und habe mich fürchterlich reingesteigert und getan und gemacht und so weiter. Und letztendlich hast du dann Schluss gemacht, ne? Ja, und dann habe ich nach 3 Jahren habe ich dann endlich den Entschluss gefasst. Ich hatte mir selber ein Häuschen im gleichen Ort gekauft und habe dann, weil das dann gerade frei war, habe dann gesagt, jetzt ziehe ich um. Und habe Bekannte angerufen und die sind dann den nächsten Tag gleich mit zu mir gekommen und wir sind dann umgezogen. Aber du hast es dann immerhin 3 Jahre noch ausgehalten, mit dem Hallodri zusammen zu sein. Leider. So, jetzt aber zurück zur Grundfrage. Kann es sein, dass man so einen Fluch ausspricht und dass dieser Fluch wirklich wirkt? Carlo, ich glaube das nicht. Ich glaube, mittlerweile. Ja. Ich glaube es mittlerweile. Ja, mittlerweile. Und zwar aus dem folgenden Grund, weil ich habe vor 2 Jahren ungefähr habe ich jemanden im Internet kennengelernt. Mhm. Und der war von der Mosel gewesen. Mhm. Und dann nach gut einem Jahr, da schrieb der mich nochmal an. Ich hatte die ganze Zeit nichts von ihm gehört. Schrieb der mich an und sagte, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Ja, habe ich gesagt, gerne. Und da bin ich Anfang Dezember nach Leipzig gefahren, weil er hatte nämlich erzählt, dass er mit seinem Ex-Freund Schluss gemacht hat. Machen wir mal nicht so eine weite Geschichte. Ich höre das daraus, dass du einen neuen Mann kennengelernt hast, aber das ist dann auch wieder gefloppt. Ja, natürlich. Kann man das so sagen. Ja. Aber in diesen 30 Jahren hattest du Sexgeschichten hattest du schon. Ja, natürlich, schon. Klar. Aber keine Beziehung, keine Liebe. Nein. Weißt du, Carlo, hätte der Mann ja übernatürliche Kräfte, wenn er so einen Fluch auf dich aussprechen könnte. Ich glaube, es ist einfach Pech. Es ist Pech. Es ist einfach dumm gelaufen. Aber du bist erst 64, ist ja noch einiges drin. Dankeschön. Hoffen wir mal, gucken wir mal nach vorne. Also sollte es diesen Fluch geben, ich breche ihn hiermit. Und ab sofort sollst du wieder Glück haben und ich wünsche dir sehr, dass du einen netten Mann kennenlernst und endlich wieder in eine richtige Liebesbeziehung kommst. Ich drücke dir die Daumen. Karl. Nee, da glaube ich nicht mehr dran. Ach komm. Nein, nein, wirklich nicht. Ja, aber dann bist du vielleicht auch selbst schuld. Wenn man schon selbst gar nicht mehr dran glaubt, dann ist man auch... Ja, Moment mal, Domian. Also selbst schuld dran bin ich sehr wahrscheinlich schon, weil ich bin der Typ, wie soll ich jetzt sagen, ich möchte ja nicht jeden haben. Ne? Natürlich, wer will das schon? Ja, und die mich haben wollen, die bekomme ich nicht. Oder nein. Beziehungsweise die bekommen mich nicht. Und umgekehrt. Und die ich haben will, die bekomme ich wieder nicht. Aber was meinst du, wie viele Leuten das genau auch so geht? Carlo, dennoch, ich drücke dir von Herzen die Daumen und wünsche dir, dass du dann doch vielleicht irgendwann einen tollen Typ noch kennenlernst. Alles aber Gute. Aber es war sehr, sehr nett, mit dir geredet zu haben. Das gebe ich gerne zurück. Alles Gute, Carlo, und viel Glück vor allem. Und ein Autogramm hätte ich noch gerne. Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao, bis dann. Ja, tschüss. 1.35 Uhr haben wir und es geht weiter mit der Marion. Marion ist 49. Hallo, Marion. Hallo, Domian. Die Marion hat noch irgendeinen Ton an im Hintergrund, höre ich. Ja, mache ich gleich runter. Das wäre super. Hallo, Domian. So, Marion, um was geht's bei dir? Der Ton ist immer noch an. Das geht ganz einfach auf der Fernbedienung. Da gibt's okay. Da gibt's einen Knopf, da kann man den Ton runter zoomen. Okay, Domian, ich habe gerade schon mit einer Regie gesprochen. Also erstmal toll, dass ich jetzt mit dir reden kann. Ja. Es geht um dich, Domian. Oh, es geht um mich? Ja. Inwiefern? Und zwar, ich bin ein hellsichtiges und hellfühliges Medium. Da bist du jetzt bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin sehr gespannt. Du willst etwas über mich erzählen? Ja, ganz genau. Und zwar, Domian, es geht darum, dein Vorname, Jürgen. Genau. Ja. Den magst du absolut nicht. Also nicht irgendwie so richtig, ne? Nicht so richtig, nee. Und das hat damit zu tun, es hat mit deiner Kindheit zu tun, es hat mit deiner Jugendheit zu tun. Oh, erzähl. Ja, oh wei, ich meine, jetzt hören mir Millionen von Zuhörern zu. Ja. Jetzt muss ich mal ganz tief Luft holen, ganz ehrlich, ne? Jetzt bin ich gespannt, was du erzählen wirst, warum ich meinen Vornamen nicht so gerne mag. Es stammt in der Kindheit. Jürgen? Ja. Jürgen, musst du wieder... Weiter möchte ich jetzt nicht sprechen. Jürgen? Du weißt, was gemeint ist. Nee, Jürgen, musst du wieder... Du bist magenkrank gewesen. Sehr sogar. Als Kind? Ja. Und Kinder können grausam sein, ne? Ja, also Jürgen, ich möchte das jetzt hier von den Zuschauern und Zuhörern nicht aus sorry. Doch, du darfst offen sprechen. Hier vor meinem Publikum darf man alles offen aussprechen und was meine Person anbelangt, schon auf jeden Fall. Raus damit. Okay, also du magst deinen Nachnamen nicht, weil es heißt, Jürgen musst du wieder würgen. Jürgen musst du wieder würgen? Ja. Jürgen musst du wieder würgen? Ja. Du meinst, das hat man als Kind zu mir gesagt? Ja. Und das stimmt. Und das weißt du. Ich bin gerade etwas zurückhaltend, um dich auf Watte fallen zu lassen. Bitte? Ich bin gerade etwas zurückhaltend, weil ich dich auf Watte fallen lassen möchte. Nein, ich war als Kind nicht magenkrank. Und ich bin als Kind auch niemals wegen meines Vornamens gehänselt worden. Warum auch? Das war ein ganz normaler Name. Ist ja immer noch ein relativ normaler Name. Ich finde es einfach nicht schön. Aber dass du magenkrank gewesen bist, das willst du jetzt nicht abstreiten, oder? Als Kind war ich nie magenkrank. Nein, niemals. Aber ich war, als Jugendlicher. Auch das nicht. Ich war als junger Erwachsener, war ich an Bulimie erkrankt. Aber als Kind und Jugendlicher hatte ich überhaupt nichts damit zu tun. Okay, Jürgen. Okay, fassen wir es kurz. Also ich sehe dein Potenzial in skandinavischen Ländern. Du wirst in die Jugendarbeit gehen. Na gut, das ist auch keine große Kunst mit den skandinavischen Ländern. Das habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass ich diese mag. Ja, weiß ich. Du kannst mich viel mehr überzeugen, wenn du mir Sachen aus der Vergangenheit erzählst, die du nicht wissen kannst und die dann aber zutreffen. Dann habe ich großen Respekt vor dir. Was möchtest du denn, dass es zutrifft? Weil es ist nun mal Fakt und es ist Tatsache, du magst deinen Vornamen nicht. Ja gut, aber so schlimm ist es mir auch nicht. Aber es gibt keinen Zusammenhang aus meiner Kindheit. Wirklich, ehrlich nicht. Es war ein ganz normaler Name. Das wissen alle so aus meiner Generation. Jürgen hießen ja ganz viele, wie Peter oder Michael oder so. Ja, aber warum stellst du den Domian vorne an? Warum? Du magst deinen Vornamen nicht. So, das stimmt. Das ist Tatsache. Nein, Jürgen, bitte. Lass mich bitte jetzt ausreden, ja? Gerne, ja. Du gehst in die skandinavischen Länder. Ja. Du wirst Jugendarbeit machen. 2015 sehe ich dich darin. Wo? Jugendarbeit in Skandinavien? Ja, in Schweden. Ganz explizit in Schweden. Das ist eine tolle Perspektive. Ich werde Jugendarbeit in Schweden machen. Ja. Und das wirst du. Und das ist deine Priorität. Du fragst dich so oft, wo ist der Sinn des Lebens? Wo bin ich? Wo bleib ich? Was ist meine Mentalität? Das fragt ja jeder. Und ich sage dir, Jürgen Domian, hör mir bitte zu, ich sage dir, das ist deine Priorität. Also, ich bin ein hellsichtiges Medium. Ja. Ja? Was und ist? Bitte, verarsch mich jetzt nicht. Nein. Also, ich nehme es zur Kenntnis, du siehst vorher, dass ich 2015 Jugendarbeit in Schweden machen werde. Richtig. Ja. Dann muss ich erstmal Schwedisch lernen. Ich meine, das ist eine Schwede. Das kannst du. Nein, kann ich leider nicht. Ich wäre froh, wenn ich es könnte. Das kannst du. Doch, das kannst du. Du meinst, ich kann das leicht lernen? Richtig. Ja. Gut, vielleicht noch eine Vorhersage. Jugendarbeit in Schweden. Gibt ja Schlimmeres, also wäre ich gar nicht... Schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Nein. Jürgen Domian, pass mal auf, ne? Du fragst dich schon so lange, wo ist der Sinn des Lebens? Und den beantworte ich dir hier und hier am Telefon. Ja, bitte? Ich höre. Ist das die Jugendarbeit oder gibt es... Ja, richtig. Also die Und die Jugendarbeit ist dein Thema. Du bist ein Mensch, du kannst dich nicht festlegen. Du bist ein Mensch... Du hast Angst vor Krankheiten. Hat ja jeder. Ganz explizite Angst vor Krankheiten. Bitte? Du bist ein Mensch, du hast ganz explizite Angst vor Krankheiten. Ja, das ist auch keine besondere Erkenntnis, das haben wir doch alle. Nein, aber ganz besonders bei dir. Ganz besonders bei dir. Ja, ein Hypochonder bin ich nicht, Gott sei Dank. Das hat damit nichts zu tun, das bist du auch nicht, nein. Aber du hast Angst vor Grippewellen, vor irgendwelchen Seuchen, die ausbrechen. Jürgen, Domian, ich sage dir... Du gehst in die Jugendarbeit und du gehst dann, nach Skandinavien. Das heißt, nach Schweden. Das heißt, ich werde dann hier nicht mehr sitzen. Richtig. Das ist aber traurig. Nein. Nein. Es ist dein Weg. Ich glaube, ich mache hier... Nein, lass mich bitte ausreden. Es ist der Weg. Ja, ich hab's schon verstanden, es ist ja gut. Den Gott dir vorgesehen hat. Ja, ich hab's verstanden. Wobei, das ist ja auch eine durchaus sinnvolle Tätigkeit, die ich jetzt hier mache. Richtig. Ja. Aber das ist nicht die Erfüllung für dich. Och, ich finde das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Du fragst dich so oft, wo ist der Sinn? Wo ist das Leben? So, und du kriegst die Antwort und du gehst in die Jugendarbeit. Das weiß ich. Wie hast du, mal eine handwerkliche Frage, wie und wo siehst du die Sachen aus der Zukunft? Pass mal auf, Jürgen. Ich bin jetzt nicht eine Hellseherin, ich habe keine Silberkugel vor mir sitzen, ja? Habe ich mir schon gedacht. Nein. Ja. Sondern ich bekomme Inspiration, ich bekomme Feedbacks. Und ich schaue mir gern deine Sendung an. Mhm. Sehr, sehr gerne, Jürgen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich durchgestellt worden bin. Mhm. Dass ich jetzt 1:1 mit dir sprechen darf. Ja, also die Antwort auf meine Frage, woher du das weißt, du empfängst ich, das. Ich habe keine Inspiration, nein. Das heißt, ich kriege die Inspiration von Gott. Ah, okay. Gut, dann nehme ich das mal so hin. Und ich habe keine Silberkugel vor mir sitzen, ja, und sage, abracadabra, hokus pokus, fetibus, dreimal schwarzer Kater, jetzt das und das und das passiert. Nein. Ich lerne aus Gott will mich nach Schweden haben. Ja. Ja. Na, ja. Zumindest auf Reisen hat er ja schon mal recht. Mal sehen, was draus wird. Jürgen, ich sehe deine Zukunft da drin. Ja, ist ja gut. Es ist für dich vorgesehen. Ich habe es jetzt verstanden. Du bist ein Sinnsuchender, richtig? Richtig. Das Thema hatten wir gerade schon. Nein. Marion. Nee, Moment. Unterbrich mich nicht. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Du bist ein Sinnsuchender. Ja, Marion, das sind wir ja alle. Insofern ist das jetzt auch keine besondere Neuigkeit. Sinnsuchend trifft auf 99% der Menschen zu. Und das ist eine klare und eindeutige Aussage. Dennoch. Aber du bist ein ganz besonderer Mensch. Deshalb. Jürgen Domian, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und es ist eine wertvolle Arbeit, die du leistest. Ich danke dir. Es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit, so, die du leistest. So. Und deshalb danke ich dir sehr für den Anruf. Und ich harre jetzt ganz gespannt auf das Jahr 2015, wenn ich dann als Jugendarbeiter im Wald in Schweden arbeite. Vielen Dank. Ja, nicht im Wald. Nein. Sondern irgendwo. Wirklich Reality. Da werden Menschen auf dich zukommen. Ja. Die dich bestätigen in dem, und das ist lange ein Traum von dir, Domian. Das ist schon ein Traum von dir. Liebe Marion, ich danke dir sehr für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, lieber Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Jugendarbeit in Schweden. Was denkt ihr denn dazu? Soll ich als Jugendarbeiter nach Schweden gehen? Ich könnte ja von Schweden aus auch die Sendung machen. Das wäre ja heutzutage technisch gar nicht mehr so ein Problem. Dann mache ich den Tag über Jugendarbeit und setze mich dann abends oder nachts in irgendeine Holzhütte im Wald und kaufe mir eine Kamera und begrüße euch dann sehr herzlich oder ein Mikrofon. Mal gucken. Martina. Martina ist 50. Guten Morgen, Martina. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Martina. Bleib du mal schön da, wo du bist. Ja, das denke ich auch. Ich fühle mich ja recht wohl, obwohl ich Schweden auch sehr gerne mag. Aber das ist ein anderes Thema. Weswegen hast du angerufen, Martina? Ja, ich stelle fest, in letzter Zeit, also erstmal verfolge ich deine Sendung regelmäßig und stelle fest, dass das Thema immer häufiger um irgendwelche Abhängigkeiten geht, so wie Alkoholabhängigkeit, Drogen und so weiter. Mhm. Und vor 2-3 Wochen circa rief eine Dame an, die eine Freundin hatte, die alkoholabhängig war. Mhm. Oder ist. Mhm. Und die nicht wusste, wie sie dieser Freundin gegenübertreten solle. Ob sie den Kontakt, sie hatte, glaube ich, den Kontakt auch gecancelt und hatte dadurch dann schlechtes Gewissen. Und ja, also ich rufe an, weil ich selber bis 2010 schwerst alkoholabhängig war. Mhm. Wie viele Jahre? Ja, es hat sich rausgestellt durch die Therapie psychische Abhängigkeit, 15 Jahre circa. Mhm. Und körperliche Abhängigkeit war zum Glück nicht so lange, ja gut ein Jahr. Hm. Wie bist du denn rausgekommen 2010? Durch den Tod meines Bruders. Also der hat sich im... Hat der dich aufgerüttelt? Ja. Kann man das so sagen? Hm. Ja, er war auch Alkoholiker. Ich hatte 2 Brüder, beide Alkoholiker und... Haben sich beide das Leben genommen. Ach, die haben sich das Leben genommen? Mhm. Im Alkoholrausch? Der jüngere Bruder nicht. Der war bei vollem Bewusstsein, ganz klar. Aber der ältere schon. Jetzt, also im 2010. Das ist ja verrückt. Das ist eine Familie. Das sind 2 Söhne, zwei Jungs und eine Tochter. Die Schwester ist Alkoholikerin. Ja, und die Eltern sind daran verstorben. Mhm. Gibt es noch mehrere Geschwister? Nein. Nein. Jetzt bin ich alleine mit meinen Kindern und... Ja, ich kann sagen, ich habe es geschafft und eine Frage vielleicht noch, wie so in den Jahren 2008, 2009, bis es dann zum Ende kam, stark muss ich mir den Alkoholismus bei dir vorstellen? Also 2008, 2009 ging es noch. Ich bin auch weiterhin arbeiten gegangen. Mhm. Also ich habe mir das dann so eingeteilt, wenn ich Frühschicht hatte, dass ich ja so bis 20 Uhr circa getrunken habe, um genügend Schlaf zu haben. Was hast du getrunken? Zu der Zeit ja überwiegend Bier, Sekt und zwischendurch mal ein Kümmerling oder einen kleinen Jägermeister. So von der Menge ungefähr am Tag? Ja, das war gar nicht viel. Nach Feierabend 3-4 Flaschen Bier, 2 kleine Jägermeister vielleicht. Also schon viel natürlich, aber im Vergleich zum Schluss war das gar nichts. Weil 2010, ab April circa bis Dezember, war nur noch Schnaps. Mhm. Und in größeren Mengen dann? Ja. Und da war's auch anderthalb stündlich wurde ich wach, weil der Alkoholpegel so weit gesunken war, dass ich also dringend Nachschub brauchte. Du wurdest wach, das heißt, was heißt wach? In der Nacht? Also, ja, ich habe ein Jahr lang fast nur gelegen, weil ich gar nicht mehr hochkam. So schlimm war's? Ja. Das heißt, die Arbeit hattest du verloren, da auch? Nein, die habe ich immer noch. Ich war krankgeschrieben aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Mhm. Und war eine langwierige Sache. Und Hast du im Bett gelegen wegen des Auf der Couch. Auf der Couch gelegen wegen des Bandscheibenvorfalls? Nein. Wegen des Alkohol? Ja, weil es bequem war. Und hast gesoffen und gesoffen und gesoffen? Ja. Geschlafen zwischendurch, gesoffen genau. Und geschlafen? Genau. Ist dann einer der Brüder gestorben? Ja, also der hat sich dann im August 2010 habe ich das erste Mal für mich gesagt, so jetzt, da bekam ich es mit der Angst zu tun, weil ich merkte, es kam der körperliche Entzug. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, so jetzt musst du handeln. Im September, am 16. haben wir meinen Bruder dann gefunden in der Wohnung. Hm. Und das war der Tag, wo ich mit der Faust auf den Tisch gehauen habe, wo ich gesagt habe, jetzt ist Feierabend, so will ich nicht enden. Was hast du dann gemacht? Bist du sofort in eine Klinik gegangen? Nein, ich habe erst die Trauerfeier abgewartet und das zog sich ein bisschen hin. Weil man meinen Bruder nicht so einfach identifizieren konnte, weil er so lange schon hing. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam nicht frei. Die Trauerfeier war dann am 5. Oktober und am 7. habe ich mich selber eingewiesen. Mhm. Hast du denn bis zu der Trauerfeier dann noch was getrunken? Ja. Ja, das hätte ich ohne gar nicht durchgestanden, sage ich jetzt im Nachhinein so. Ne? Natürlich kann man das durchstehen, aber das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich hatte rund um die Uhr jemanden bei mir, die Kinder waren bei mir, ein guter Freund, mein bester Kumpel war da, eine Freundin war da, Tag und Nacht. Ich gehe mir davon aus, dass die Kinder schon erwachsene Leute sind. Ja, einer wird 30, der andere wird 24. Dennoch haben die das damals ja schon alles bei dir mitbekommen. Ja. Du warst alleinerziehend? Ja. Wie hast du das denn geschafft? Kinder, Job und Alkohol? Das hat ganz gut funktioniert. Also es war nicht so, dass ich dann mich ins Koma getrunken habe oder so. Ne? Also ich bin morgens ganz gut rausgekommen, bin dann auch mit dem Auto zur Arbeit gefahren und war auch Filialleitung, hatte 6 Angestellte. Also von daher, das hat wunderbar geklappt. Also, ausschlaggebend war dann eben halt, dass es enorm mehr wurde oder sehr schnell mehr wurde. Und zum Schluss eskalierte dann mit diesem, dass du nur noch da lagst. Auf der Couch. Richtig. Mhm. Als du dann in die Klinik gegangen bist nach der Trauerfeier deines Bruders, wie hast du da die ersten Tage und Wochen erlebt? Oh je. Also das war ganz schlimm. Der Arzt sagte zu mir, 4 Wochen weiter, das hätte ich nicht überlebt. Die Leber war sehr angegriffen, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren drohten zu versagen, dann hat man mich ans Bett geschnallt und habe ich Infusionen bekommen. Also ich war nicht so wirklich gut dran. Mhm. Das Ganze dauerte circa 1,5 Wochen, bis ich einigermaßen klar denken konnte und dann auch mal raus durfte. Mhm. Ja, und dann kam der eigentliche Schmerz, also ne, weil alles, was ich vorher weggetrunken habe, wurde einem dann fürchterlich schmerzhaft bewusst. Wie viele Monate hast du gebraucht, um einigermaßen Fuß zu fassen? Ein halbes Jahr circa. Ein halbes Jahr. Das Schlimme war alles Ende 2010. Ja. Nun haben wir Anfang 14. Wie geht es dir heute, seelisch und körperlich? Also körperlich ist so eine Sache, ne? Mit 50. Ich bin jetzt 3-mal am Knie operiert, aber das habe ich alles gut verpackt. Bin zurzeit noch krankgeschrieben, aber das läuft alles. Das geht bergauf. Psychisch, es gibt schon Situationen, wo ich denke, ach, jetzt, ne? Jetzt könntest du, aber nein. Dann sehe ich mich immer wieder auf der Couch liegen und das geht gar nicht. Bist du für dich sicher, dass du nie wieder eine Flasche anfassen wirst? Also es müsste schon wirklich was Grausames passieren. Wirklich. Ich mag es gar nicht aussprechen, aber also ich bin mir sicher. Vielleicht hast du die Erfahrung hinter dir und weißt, was es bedeutet. Uns hören sehr viele Alkoholiker zu, davon gehe ich mal aus, die nachts auch wach sind. Was würdest du den Leuten sagen? Was sagst du den Leuten? Was sage ich den Leuten? Ich kann einfach nur Mut machen. Und ganz wichtig war für mich persönlich, ich hatte eine wunderbare Therapeutin in der Reha. Ich war 21 Wochen in der Reha nach der Entgiftung. Das war ganz, ganz wichtig für mich und hat mir sehr viel gebracht, weil ich habe nie im Leben daran gedacht, dass die Probleme doch aus der Kindheit kommen. Ne, weil ich dachte so mit 40, 45, Mensch, jetzt bist du drüber weg. Eltern sehr früh verloren, dann die Brüder und man, das packte schon, aber nein. Ja. Das, also man muss sich wirklich gute Gesprächspartner suchen. Ne, also fachmännisch. Aber die Chance hat man ja, die zu finden. Und das ist natürlich eben auch das Hoffnungsvolle an der ganzen Sache, dass man dann selbst zur Selbsthilfe auch dann greift und sich einweisen lässt. Ja, also den Tipp, den ich eigentlich geben wollte, ist an die Co-Abhängigen. Weil ich sehe das von zwei Seiten. Einmal als Abhängige und als die Menschen, die um mich herum waren in der Zeit, so wie meine Kinder oder mein jüngerer Sohn, der war ja die ganze Zeit dann da, der andere war ausgezogen zwischendurch. Welchen Tipp gibst du denn Co-Abhängigen? Diese Co-Abhängigen, die haben sehr schnell ein schlechtes Gewissen, wenn sie bekannte Freunde irgendwie meinen, im Stich zu lassen. Oder sollen sie im Stich lassen? Ja. Ja. Radikal, ne? Ja. Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach so. Also das ist schmerzhaft, aber nur so kommen wir so zu denken. Sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast, Martina. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Ich wünsche weiterhin alles Gute und auf dass du nie wieder Alkohol trinken wirst in deinem Leben. Dankeschön, Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hier ist Irmgard. 74. Guten Morgen, Irmgard. Morgen, Domian. Irmgard, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bitte den Ton abstellen vom Radio oder Fernsehen. Mache ich am Fernsehen. Ja. Ja. Ich habe angerufen wegen dem Enkeltrick. Ach, ja. Da hattest du eben von gesprochen. Genau. Ist dir das passiert? Das ist mir heute Mittag passiert. Nein, sag bloß. Ja, aber ich bin nicht reingefallen. Erzähl mal, wie das war. Um 11:30 ging's Telefon. Ja. Und dann sagte die Frau zu mir, hallo Oma, wie geht es dir? Hm. Und da ich ein paar Enkeltöchter habe, habe ich gesagt, ja gut, aber wer bist du denn? Kennst du deine Enkeltochter nicht? Ich mache mir Sorgen um dich, Oma. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich möchte gerne vorbeikommen. Mhm. Und die beiden großen Mädchen studieren in Köln. Die konnten das also schon mal nicht sein. Ja. Und dann sagte ich, wie willst du denn kommen ohne Auto? Also die hat bestimmt dreimal gesagt, wie ich verkürze das jetzt ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hör mal, verarscht ich mich selber. Ihr seid im Leben nicht meine Enkelkinder, was da auch immer passiert. Bums, war der Hörer aufgelegt. Von der anderen Seite? Ja, von deren Seite, nicht von meiner Seite. Also da waren zwei am Telefon? Ja, zwei. Ich hörte ja immer im Hintergrund einen. Ne? Wollten die zu dir nach Hause kommen? Ja, das haben die gesagt. Die wollten rein in deine Wohnung? Ja, was weiß ich. Ja, wahrscheinlich. Die wollten in deine Wohnung, um dich dann auszurauben. Ja, da ist nichts zu rauben bei mir. Ja. Aber, das wissen die ja aber nicht. Und dann habe ich mit meinem Sohn gesprochen. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, das ist im Moment, hier läuft das. Das sagtest du ja eben. Überall auch. Hört man das, ja, ja. Überall. Ja, man kann sofort auf. Aber da hast du ja richtig reagiert. Ja, ich bin auch der Meinung, dass ich richtig reagiert habe. Ich habe das im ersten Moment noch nicht so richtig gehört, weil ich ein Hörgerät trage. Ach so, ne? Er konnte an der Stimme das nicht richtig hören. Aber wie die länger gesprochen hat, das war eine andere Satzgebung, wie wir miteinander reden. Ne? Da habe ich das gemerkt. Also sind doch, ehrlich gesagt, Schweine. Ne? Das ist so gemein. Die hätten bei mir, wären die nicht reingekommen und die hätten auch bei mir kein Geld abziehen können. Irmgard, hast du eine Erklärung, warum viele ältere Leute darauf reinfallen? Ja, habe ich schon. Welche? Weil sehr viele alte Leute alleine sind. Ja. Ich habe meine Tochter und meinen Sohn. Ich habe Kinder, das ist was anderes. Aber Leute, die alleine wohnen, ganz alleine wohnen, die sind für jedes Gespräch dankbar. Ja, ja, ne? Da hast du recht. Das kann sein, dass das mit einem Grund ist. Und das nutzen die Gauner aus. Und das nutzen die aus. Und dann erzählen die, ja, deine Enkeltochter ist krank, die kann nicht. Mhm. Kannst du uns für, kannst du mir für der Geld geben? Ja, ja, genau. Was weiß genau ich, was die wollten. Irmgard, die Sendung ist rum. Ich freue mich sehr, dass du so gut gehandelt hast heute und dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, ich bin froh, dass ich mal zu dir durchkomme. Ja, freue ich mich auch sehr. Ich habe bestimmt 20 Mal probiert. Jetzt ist alles vorbei, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, sehe ich, ja. Alles Gute wünsche ich dir, Irmgard. Tschüss. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Tim Dohnke. Wochenende haben wir noch nicht. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.